Sonett 7 aus Die Sonette an Erd von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 7. Weil ich mein Wesen so mit Härte gürte, glaub nicht darum, dass ich aus Härte bin. Tief ruht in mir ein fröhlich milder Sinn, denn nur Geschick zu hartem Knoten schnürte. Wirf einem, der die Hand nach heil'ger Myrte sich auftun hieß, Unkraut und Dornen hin. Und reich dem Durste Wein, wo Galle drin, dies ist das Leben, das ich immer führte. Von Angefaultem ward mir Übermaß, all meine Zeit, was immer mir verfiel, war nicht mehr rein und trug in sich den Fraß, kaum gut genug für ein betäubtes Spiel. Doch bloße Lust ward immer noch zu Hass, und ich will Freude. Gib, du hast so viel. Ende von Sonett 7.